ein deutsches Märchen. Weisheit und Glück. Es war einmal an einem schönen Sommernachmittag, da saß der Engel der Weisheit, Wiz genannt, in einem Park und las im Buch des Wissens. Plötzlich erschien vor ihm der Engel des Glücks, genannt Lucky. Hallo, mein Freund, was geht ab? Ich fülle meinen Ozean an Wissen und Weisheit mit noch mehr, naja, Wissen halt. Wow, hört sich so langweilig an. Nun, was für den einen langweilig ist, ist für den anderen unterhaltsam. In diesem riesigen Universum aus Raum und Zeit sind Wesen... Okay, mach einen Punkt genau hier. Es gibt einen Auftrag. Der Boss möchte, dass wir den übernehmen. Einen Auftrag? Yep. Lass uns gehen. Ich werde es dir auf dem Weg erklären. Wiz nickte und Lucky schnippte mit dem Finger und sofort verschwanden die beiden. Wow, dieser Ort sieht schick aus. Ja, er sieht mondän aus. Sieht wie aus? Schau. Schon gut. Hast du alles verstanden, was ich dir auf dem Weg erzählt habe? Ja, die Prinzessin Selena hat seit 3 Jahren kein Wort mehr gesprochen. Und sie soll die Sprache zurückbekommen. Du hast es verstanden. Da, sie kommt. Versteck dich. Wir müssen uns nicht verstecken. Sie kann uns nicht sehen. Oh, ich weiß. Das war ein Scherz. Prinzessin Selena ging gefolgt von ihren Dienstmädchen an den beiden vorbei. Wiz war gefesselt. Ja, sie ist wunderschön. Aber konzentriere dich jetzt, denn dies ist nur der erste Teil des Auftrags. Oh, da ist noch ein anderer Teil. Lucky zwinkert und schnippte mit den Fingern und gleich verschwanden die beiden wieder. Im nächsten Moment erschienen sie unweit eines kleinen Hauses, vor dem ein junger Mann seine Blumen goss. Er heißt Happy, aber er ist leider nicht glücklich. Ah ja? Wir müssen dafür sorgen, dass durch ihn die Prinzessin widerspricht und die beiden heiraten. Das ist der Auftrag? Ja. Aber warum? Warum sollte der Chef das alles so wollen? Ich meine, es macht keinen Sinn. Destiny. Du meinst Schicksal? Ich meine Destiny, den Engel. Den Engel des Schicksals. Oh, was hat sie getan? Schau, eines Tages, nachdem sie das Schicksal von Happy aufgeschrieben hatte, war sie müde und machte ein Nickerchen. Sie ahnte nicht, dass ihr kleiner Hamster heimlich auftauchen und diese Seite fressen würde und so das Schicksal von Happy für immer verloren ging. Aber was hat irgendwas davon mit Selena zu tun? Nun, auf der anderen Seite des Blattes stand Selenas Schicksal geschrieben. Ja, deshalb sind sie in ihrem jeweiligen Leben so unglücklich. Das Schicksal hat keine Ahnung, was getan werden muss. Und wie du weißt, wird jedem Wesen in diesem Universum nur eine Seite aus dem Buch zugewiesen. Daher wird der Chef tätig, weil nämlich die zugewiesenen Seiten verschwunden sind. Er möchte ihre Leben miteinander verflechten, um ihnen eine Richtung zu geben und damit ihr Schicksal zu besiegeln. Bingo! Was ist also der Plan? Wenn Happy am Nachmittag auf den Markt geht, um seine Blumen zu verkaufen, dringst du in seinen Kopf ein und gehst direkt zum Palast des Königs. Wenn die Wachen versuchen, dich aufzuhalten, weißt du, was zu tun ist. Wie könnt ihr es wagen, mich am Betreten des Palastes zu hindern? Ich bringe die gesegneten Blumen, wie sie nur am Ufer des Flusses Hanna wachsen. Diese Blumen werden die Prinzessin wieder zum Sprechen bringen. Und nachdem du die Wachen erfolgreich ausgetrickst hast, meldest du dich direkt im Thronsaal des Königs, wo er mit seinen Ministern Rat halten wird. Seid gegrüßt, O Majestät des großen Königreiches Montana. Ich komme mit einem Mittel zu Ihnen, die Prinzessin wieder zum Sprechen zu bringen. Mithilfe dieser Blumen. Wirklich? Das kannst du tun? Ja, Eure Majestät. Mach mir keine falsche Hoffnung, Fremder. Meine Tochter spricht nicht mehr, seit ihre über alles geliebte Mutter verstarb. Anscheinend war es der emotionale Schock, der ihr die Sprache genommen hat. Alle Weisen und Ärzte der Welt zusammen konnten sie nicht zum Sprechen bringen. Wie soll es da sein, dass deine Blumen das tun, was die größten Männer und Frauen dieses Königreiches nicht vermochten? Geben Sie mir eine Chance. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Und wenn du erfolglos bist? Und damit sind wir dann im Spiel. Aha! Du hast starke Hände. Es geschah alles wie von Lucky und Wiz geplant. Und schließlich gelangte Happy in den Palast. Majestät, Sie können mich nach Belieben bestrafen, wenn ich keinen Erfolg habe. Wenn es mir aber gelingt, möchte ich um die Hand der Prinzessin zur Heirat bitten. Das heißt, wenn sie mich als Ehemann haben möchte natürlich. Der König dachte eine Weile nach und nickte dann. Die Wachen führten Happy in das Zimmer der Prinzessin, wo sie mit ihrem Hund im Schoß am Fenster saß. Danke, meine Herren. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, draußen zu warten, es dauert nicht lange. Die Wachen nickten und verließen den Raum. Prinzessin Selina sah Happy an, sagte aber kein Wort. In diesem Moment bellte ihr Hund. Happy ging sofort auf die Prinzessin zu und verbeugte sich. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, darf ich? Daraufhin übergab die Prinzessin ihm den Hund. Oh, du bist so niedlich. Ich bin den ganzen Weg von Faja gekommen, um dich zu treffen, du magischer Hund. Das verwirrte die Prinzessin vollständig. Mein Name ist Happy. Und der große Heilige der Namgis hat mir gesagt, dass du mir von meinem Schicksal berichten kannst. Bitte sag mir, oh magischer Hund, sag mir, was bei mir geschehen wird. Welche Frau werde ich heiraten? Wie viele Kinder werde ich haben? Erzähl es mir, bitte. Und da zitterten Selinas Lippen und es platzte genervt aus ihr heraus. Hör auf! Er kann nicht sprechen. Er ist ein Hund. Aber du kannst. Da schossen Tränen in die Augen der Prinzessin, als ihr klar wurde, dass sie nach Jahren endlich Worte ausgesprochen hatte. Die Prinzessin hat endlich gesprochen! Hurra! Die Nachrichten über die Prinzessin erreichte den König schon bald. Er war hocherfreut. Mein Kind hat gesprochen? Ich möchte sie sofort sehen. Als der König das Zimmer der Prinzessin erreichte, fand er Happy und die Prinzessin kichernd, lachend und redend. Wirklich? Und dann? Das ärgerte den König, denn er erinnerte sich an die einfache Herkunft von Happy. Der König konnte nicht zulassen, dass ein einfacher Mann wie Happy der Ehemann seiner Tochter würde. Und so begann er, einen Plan zu schmieden und verließ das Zimmer. Später an diesem Tag, als Happy zum Thronsaal zurückkam, um mit dem König zu sprechen, wurde er von den Wachen ergriffen. Was? Was ist los? Ich weiß, dass du meiner Tochter die Sprache zurückgegeben hast, aber ich lasse dich sie auf keinen Fall heiraten. Sicher nicht. Aber sie haben mir ihr Wort gegeben. Hat das Wort des Königs denn keinen Wert? Wie kannst du es wagen, so mit dem König zu sprechen? Wachen, ergreift diesen ungezogenen Mann und werft ihn hinter die Gitter. Was? Nein! Genau in diesem Moment erschien Lucky wie aus dem Nichts. Hast du mich vermisst? Okay, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für dich, mit mir zu tauschen und weiterzumachen. Lucky zwinkerte und sofort tauschten die beiden die Plätze. Wiz kam heraus und sagte: Alles Gute. Dankeschön. Jetzt schau mir zu. Die Wachen waren perplex. Zu wem spricht er? In diesem Moment kam Prinzessin Selina von der anderen Seite gerannt. Vater, das ist ein... Was? Was ist los? Warum haben die Wachen Happy ergriffen, Vater? Bei diesen Worten rollten Tränen aus den Augen des Königs. Ich habe jahrelang darauf gewartet, dass du mich wieder Vater nennst. Komm her, mein kleines Mädchen, umarme deinen Vater. Prinzessin Selina ging sofort zu ihrem Vater und umarmte ihn. Aber Vater, warum ist Happy... Der König erklärte Selina die einfache Herkunft von Happy. Ich weiß, dass ich ihm mein Wort gegeben habe, aber er ist kein Prinz. Aber Vater, ich mag ihn. Ich weiß nichts über die Ehe, aber ich würde ihn gerne kennenlernen. Bei all dem lächelte Happy. Würdest du? Lass ihn frei, Vater. Denn deine Untertanen werden darüber tuscheln, dass du dein Wort brichst. Sie werden nicht mehr zu dir aufschauen. Der König nickte. Du hast recht. Aber magst du ihn wirklich? Das tue ich. Selina drehte sich zu Happy und sagte: Ich mag dich, Happy. Wollen wir uns erstmal kennenlernen? Happy nickte und Selina lächelte. Also gut. Wachen, lasst ihn frei. Und du, Herr Happy, ich weiß nicht genau, wer du bist, aber ich liebe meine Tochter sehr. Arbeite hart, damit du ein guter Ehemann sein kannst. Verstanden? Ja, Eure Majestät. Und so sah Happy wieder Sinn im Leben und Prinzessin Selina ging es ebenso. Als Happy nach Hause kam, war er so glücklich, dass er müde wurde. In dem Moment verließ Lucky ihn. Gut, nun müssen wir es schaffen, dass er sich nicht an dich und mich erinnert, sondern denkt, er hätte das alles selber getan. Du hast recht. So zeigten sie mit ihren Fingern auf Happy und mit einem magischen Leuchten daraus berührten sie seinen Kopf. Jetzt sind wir fertig. Sagen wir dem Chef, dass es erledigt ist. Ja, lass uns gehen. Übrigens, tolle Teamarbeit. Wir haben bewiesen, dass Weisheit und Glück Hand in Hand gehen. Wes lächelte und schnippte mit den Fingern und die beiden waren verschwunden. Hallo, Chef. Die Aufgabe ist erfüllt. Der alte Mann öffnete die Augen und sagte: Gut, gut. Ihr zwei habt es gut gemacht. Vielen Dank, Chef. Ich denke, wir sollten Destiny auf den neuesten Stand bringen. Ja, ja, das macht bitte. Und damit schloss der alte Mann seine Augen. Sie erreichten Destinys Haus. Oh, hallo Leute, was führt euch hierher? Die beiden erklärten Destiny alles und sie freute sich zu erfahren, dass das Problem nun gelöst war. Oh, vielen Dank. Ich war nachlässig und dann passiert das eben. Ach, mach dir nichts daraus, Destiny. Alles ist gut jetzt. Aber hey, wo ist dein kleiner Hamster? Er müsste hier irgendwo sein. Oh, da ist er. Komm her, kleiner Kerl. Er ist so süß, ich würde... Und so wurde das Schicksal für Happy und Selina besiegelt. Wir wissen nicht, ob sie geheiratet haben und danach glücklich lebten. Aber wir wissen, dass das Universum jetzt einen Plan für sie hatte.